Erster Dies ist ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter Dük kam zu Saul. Er sagte, David ist im Haus von Ahimelech. Dritter Warum bist du stolz auf böse Taten? Gott ist jeden Tag gut zu uns. Vierter Du planst böse Dinge. Deine Zunge ist scharf wie ein Messer. Fünfter Du liebst das Böse mehr als das Gute. Du lügst lieber. Sechster Du sagst gerne Worte, die wehtun. Du lügst gerne. Siebter Gott wird dich für immer bestrafen. Er nimmt dich weg aus deinem Haus. Achter Gute Menschen sehen das. Sie haben Respekt vor Gott. Sie lachen über den Mann. Neunter Dieser Mann wollte keine Hilfe von Gott. Er vertraute nur auf sein Geld. Zehnter Ich bin wie ein grüner Baum im Haus Gottes. Ich vertraue immer auf seine Liebe. Elfter Ich danke dir für deine Hilfe. Ich sage vor allen guten Menschen, du bist gut.